Fiasko, Fiasko, dreh mal diesen Bass hoch, der Spaß am Piano versteht nur Bahnhof, der Posaunist weiß nicht mehr wo er ist, bis er eine Bombe kriegt mit dem Trommlerstick. Meine krassen Wörter, die deine Schädelwand zerstört haben, Paparotti, Drum, dein Klangkörper. Ich zünd die Flöte an, ich bin so irre, Mann. Die Lunte brennt dann ab und die Bombe platzt. Ich werf die Triangel als Boomerang, sie säbelt Köpfe ab, ja auch du bist dran. Auf den Logenplätzen herrscht bloß Entsetzen. Die erste Geige leidet, wird vom Flow zerfetzt, denn wir rocken ab wie zu unseren besten Tagen. Der Dirigent schluckt jetzt die Blendgranaten, jetzt knallt's Bell, auch wenn wir kein Silvester haben. Jetzt fliegen die Bomben in den Orchestergraben. Bist du meine Crew, wirst du platt gemacht. Cross du unser Beast, gibt es Schacht im Schacht. Ja, jetzt ist Schicht im Schacht, gute Nacht, du Spaß. Denn wir sind die Dirigenten deiner Nachbarschaft. Also macht mal Platz, denn wenn der Vorhang fällt, geht es für uns um Respekt und nicht um Geld. Denn wenn der Beat losgeht, bin ich mein eigener Held in meiner eigenen Welt, die mir allein gefällt. Wie das Piano einsetzt, ist schon echt recht fett. Unterstreicht Quartett, unterstreicht den Rap. Perfekt, eure Crowd sieht aus wie trocken Flau. Wir machen Mic-Check und knebeln dich mit Noppenschau. Und trotz Tinnitus hörst du die G's am Flow. Die Oldschool schlägt dich mit dem Mikrofon. Ich nehm deinen Kopf, klopf ihn auf das Xylophon. Ich wach auf, war das alles Illusion? Ey, Dicker, Alter. Was, ey, werd mal wach. Was ist denn? Ey, ja. Was ist denn da gerade passiert, Alter? Hast du die kranke Scheiße auch geträumt? Ja, Mann. Verpeitschte Scheiße, Alter.